A17b. Hören Sie und sprechen Sie nach. Das ist Huhn mit Nudeln. Zu der Suppe gibt es Brot. Der Tintenfisch ist eine Delikatesse. Das ist ein offener Landwein. Es gibt auch Pizza ohne Paprika. Wir haben auch ein großes Schnitzel. Wir haben heute frischen Spargel. Das schmeckt sehr lecker.